1. Man sollte sich nicht des Morgigen Tags rühmen, die niemand wissen kann, welch Ereignisse im IT sich bringen wird. 2. Es ist angemessener, wenn ander Personen einen loben, anstatt sich selbst durch eigene Wert hervorzuheben. 3. Obwohl Einstein und sein betrachtliches Gewicht besitzen können, übertrifft die Verlagerung eines Narren dies last in ihrer Schwere bei weitem. 4. Warend wat und zorn zwar heftig sein und überwältigend wirken können, ist dies historisch Kraft der Eifersucht jedoch so immens, dass kaum jemand standhalten kann. 5. Eine Fiend's Urechtweisung ist vortelhafter als ein Lieb, die aus Furcht oder anderen Gründen verborgen bleibt. 6. Verletzungen, die von einem Freund Zugfeut werden, sind oft auf aufrichtig Absichten Zurück zu führen, wohingegen die Kasse eins Feindes stets verabschuungswürdig und trügerisch sind. 7. Ein Person, die satt ist, verachtet selbst honig, warend ein hungriger sogar bittere Speisen als das im Feindet, da sein not das im Feinden verandet. 8. Ein Mensch, der sein Heimat verlassen muss oder flieht, gleicht einem Vogel, der sein Nest verlassen hat und nun schutzlos ist. 9. Warren Saubel und Raucherwerk das Hers erfreuen können, ist die Gesellschaft eins Warren Freund jedoch von Grosserum wird und spendet tiefer Freude als jeglich wohlreichenden Dufter. 10. Verlass weder deinen eigenen Freund noch den deines Vaters, und suchen deinem Unglückstag nicht unbedingt Zuflucht im Haus deines Bruders, denn ein nahe Nachbarer weiß sich oft als hilfreicher als ein weit entfernter Bruder. 11. Mein Sohn, handel weiser, mein Herr zu erfreuen, damit ich ein übersügend Antwort geben kann, wenn jemand mir verhöhnt oder kritisiert. 12. Ein kluger Person erkennt Drohens Unglück frühzeitig und sieht sich zurück, wohingegen die Unversichtigen unbedacht weitergehen und infolgedessen die Konsequenzen tragen müssen. 13. Nimm demjenigen sein Gewand als Pfand, der für die should eins Fremden gebürgt hat, und vor dir auch für ein unbekannte Person, die von außerhalb kommt, ein Sicherheit von ihm. 14. Wenn jemand seinen Nachsten am frühen Morgen mit übertrieben lauten Siegenswünschen begrüßt, wird dies eher als Belastigung oder sogar als Flutsch wahrgenommen. 15. Ein ständig Trapfendachtrof warend eins Regenschauers ist vergleichbar mit einer streitsuchtigen Frau, die bade gleichermaßen lastig und unaufholig sind. 16. Wer versucht, ein solche Frau zu kontrollieren oder zum Schweigen zu bringen, unternimmt eine Benzo aussichtsloses Vorhaben, wie den Wind aufzuhalten oder all mit der Blossenhand zu fassen. 17. So wie Eisen durch Eisen geschafft wird, so kann auch ein Mensch durch den Ostorschen die Interaktion mit einem anderen dessen Charakter und Fähigkeiten verbessern. 18. Wer sich sorgfältig einen Feigenbaum kümmert, wird dessen Früchte ernten, und ebenso wird derjenige, der seinem Herrn true diant, Anerkennung und Ehre erfahren. 19. So wie ein Spiegelbild im Wasser das Gesicht eins Menschen exakt wider spiegelt, so offenbart sich auch das Haus eins Menschen in seiner Beziehung und Reaktion auf ander. 20. Die Unterwelt und der Abgrund sind niemals gesättigt, und in ähnlicher Weise sind auch die Begierden und Wunsch der Menschen unersättlich. 21. Wie der Teigel zur Reinigung von Silber und der Schmelzofen zur Lauterung von Gold dient, so wird auch der Charakter eins Menschen durch die Art und Weise beurteilt, wie mit Lob und Anerkennung umgeht. 22. Selbst wenn man einen Narren im Morses erstossen wird, wie man get raid zu Gratz verarbeitet, wird sein Torheit dennoch nicht von ihm weichen, da tief in seinem Wesen verwurzelt ist. 23. Acti sorgfältig auf den Zustand deiner Schaf und Widme dein Vol aufmerksamkeit der Fliege deiner Herden. 24. Den materieller Wohlstand ist nicht von Dauer, und auch ein königlich Krone wird nicht ewig von einer Generation zur nächsten weitergegeben. 25. Sobald das Alt Grau verschwunden ist und frisch grun nachwachst, warend. Die Krauter auf den Bergen gesammelt werden, ist dies Einsatzchen für die natürliche Nahrung. 26. Zu diesem Zeitpunkt stehen dir Lama für die Herstellung deiner Kleidung zur Verfügung und Bock, die als Zahlungsmittel für den Erwerb eins Felds dienen und können. 27. Zu dem wirst du ausreichend Ziegenmilch für deine eigene Ernährung, für die Versorgung deines gesamten Haushalts und als Lebensunterhalt für deine Magde besitzen.